Hallo und herzlich willkommen zum Monero Mumble Podcast im Jahr 2021 und der Monat ist September. Heute mit von der Partie sind wie immer Till und Krisha. Hallo. Hallo. Und wir haben wieder die Themen für den letzten Monat gesammelt, was sich im Monero-Versum abgespielt hat. Ich gebe kurz einen kleinen Überblick. Wir werden natürlich wieder einsteigen mit den Zahlen, Daten, Fakten und dann übergehen zu den Updates, was sich so getan hat für die unterschiedlichen Wallets im Netzwerk generell. Und davon gehen wir über zu den Crowdfunding-Sachen, also was gerade Geld verlangt oder Geld möchte, welche Projekte. Und zum Schluss besprechen wir noch tagesaktuelle Themen und ein paar Videoempfehlungen. Dann würde ich sagen, let's take it away mit den ZDF. Wie sieht es denn am 15.09.2021 bei Monero aus? Ja, also wir sind kurz vor dem 18-millionsten Monero, der gemeint wird. Konkret liegen wir bei 17.993.366 bisher emittierten Moneros. Der Countdown zur Tail Emission sind nur noch 36 Wochen und 5 Tage. Das Datum, wie gesagt, der Ende Mai 2022. Der Monero-Kurs liegt aktuell bei 227,65 € beziehungsweise bei 0,00562081 Bitcoin. Die Größe der Blockchain lag vor der Sendung bei 112 GB. Die Monero-Transaktionen liegen aktuell bei 19.637 Transaktionen pro Tag. Damit liegen wir knapp unter der Hälfte vom letzten Höchstwert. Das waren ja diese 40.194 und die hatten wir vor gut 2 Monaten am 23.07.2021. Und die Monero Hashrate liegt aktuell bei 2,6 Gigahash pro Sekunde. Ja, also wir kommen der Tail Emission immer näher. Ich habe das mir gerade überlegt, während du das vorgelesen hast. Als ich zu Monero gekommen bin, war das noch so Jahre in die Zukunft und ja, die Zeit steht nicht still. Mittlerweile ist es halt weniger als ein Jahr, bis die Tail Emission wirklich eintrifft. Und ich finde, das ist mir gerade so gekommen, das ist ein echt schönes Real-Life-Experiment, was wir miterleben, weil das Sicherheitsmodell von Monero sozusagen greift. Ja, also das, was eben bei Bitcoin nicht gemacht wurde, dass man eben ein Softcap der Geldmenge hat mit einer Tail-Emission, mit einer statischen Tail-Emission und kein Hardcap, ist vielleicht bei Bitcoin ein Sicherheitsrisiko. Das wissen wir eben noch nicht und das wissen wir auch erst in 120 Jahren oder so, vielleicht ein bisschen früher. Und das bekommen wir live mitzuerleben. Dann gehen wir weiter zu den Updates. Ich habe am Seitenrand ein bisschen was von Triptych mitbekommen und die sind da ja noch relativ in der Arbeit, sag ich mal. Das ist ein Work in Progress noch und die sind da auch noch nicht fertig mit der Implementierung. Deswegen, ich rechne eigentlich dieses Jahr 2021 nicht mehr mit einer Hardfork. Wie sieht's bei euch da aus? Ich hatte auch jetzt, also ich habe da nichts von mitbekommen, also auch gar keine Ankündigung. Ich habe im Vorfeld der Sendung nochmal auf Reddit nach dem Stichwort Hardfork gesucht, aber da war jetzt auch seit der letzten Sendung ist da nichts Neues zugekommen. Also keine Ankündigung, keine Terminspekulation, gar nichts. Ja, also was man gucken muss auf Reddit ist, sind die Statusreports von Triptych eben. Ich denke, das ist das Relevante, was dann auch letztendlich die Hardfork in die Wege leiten wird. Und das packen wir auch einfach in die Shownotes. Dann könnt ihr euch den letzten Report zu Triptych mal durchlesen, für die Leute, die sich da wirklich interessieren. Und genau. Ja, wunderbar. Dann, wenn wir schon keine Netzwerk-Updates haben, dann haben wir aber doch Software-Updates. Und zwar gab es jetzt vor 14 Tagen gab es die Veröffentlichung der Version 0.17.2.3. Und da ging es ja um die Fehler mit den Decoys, die wir, glaube ich, in der vorletzten Sendung schon angesprochen hatten. Das Ticket, was dazu gehörte, also auf GitHub, das hat den spannenden Titel oder beziehungsweise das wäre das nennenswerte Highlight, Apply Gamma Distribution from Chaintip when selecting Decoys. Also was jetzt eine Gamma-Distribution ist und welche Chain-Tip da gemeint ist, weiß ich zwar nicht, aber auf jeden Fall soll dieser Fehler damit behoben sein. Habt ihr da nähere Infos zu? Ja, Gamma-Verteilung, das klingt für mich wie radioaktive Strahlung und irgendwie was mit Zerfällen, die ja zufällig sind. Und vielleicht ist es eine Zufallsauswahl von positiven und reellen Zahlen. Weißt du, die einerseits eine direkte Verallgemeinerung der Exponentialverteilung und andererseits eine Verallgemeinerung der Erlangen-Verteilung für nicht ganzzahlige Parameter darstellt. Ja, das klingt doch wunderbar. Genau. Wo habt ihr denn das jetzt gerade gelesen? Ich hatte Kryptographie an der Hochschule. Nee, ich meine, was da gefixt wurde. Die Release Notes auf GitHub. Die sind im Pad verlinkt. Von der CLI? Ja. während der Alex da nochmal nachschaut, bei der. So, okay. Genau, also was bei mir da klingelt, ist Decoy Selection. Und da gibt es vielleicht auch noch eine ganz interessante Nebeninformation. Und zwar kenne ich eine Deutsche, die vielleicht auch irgendwann mal hier in der Sendung sein wird, wer weiß. Die schreibt gerade ihre Masterthese zum Thema Monero und Decoy Selection in Monero und Heuristiken, die eben benutzt werden, um die Privatsphäre in Monero zu reduzieren. Hochinteressantes Zeug, also wirklich mega spannend, weil es halt auch wirklich sehr technisch ist und eine wissenschaftliche Arbeit und deswegen auch zu diesem kollektiven Wissen beiträgt der Monero-Community. Und ich habe mich mit der unterhalten und die meinte eben, ja, die Decoy Selection und das ist eine Schwachstelle in Monero. Ja, und da gab es ja auch vor kurzem eben diesen einen Bug, dass wenn du dein Output praktisch zu schnell wieder ausgegeben hast, dann warst du als wahrer Spender in der Ringsignatur relativ einfach zu identifizieren. Und für mich ist gerade diese Decoy Selection noch ein Aspekt, den ich noch gar nicht richtig verstehe und der aber eigentlich super wichtig ist, wenn man halt seine Privatsphäre in Monero berücksichtigen will, ja, und auch wie dieser Algorithmus, der dann die Decoys auswählt, geschrieben ist, ja, nach welcher Logik der funktioniert, da kenne ich mich einfach noch nicht genug aus und deswegen finde ich das echt spannend, dass diese Person da Recherche zu macht und wenn sie fertig ist, vielleicht teilt sie das auch öffentlich in dem ein oder anderen Podcast. Aber genau, deswegen hat jetzt vielleicht nichts hier mit der Gamma-Distribution zu tun. Ich weiß nicht mehr, was das bedeutet. Aber genau, das ist mir gerade nur zu dem Selection-Algorithmus eingefallen. Doch, das hat damit zu tun eben. Das ist ein neuer Mechanismus quasi, um diese Decoys auszuwählen. Wahrscheinlich sehr randomisiert. Ja. Pseudo-randomisiert oder richtig randomisiert, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ja. Die Sache ist ja, die Gewichten, also das, was ich über den Decoy-Algorithmus weiß, ist, wenn du heute jetzt ein Monero ausgibst, dann wählt der Algorithmus praktisch in Anführungszeichen intelligent um den Zeitpunkt des tatsächlichen Outputs mehr Decoys aus. Ja, weil wenn ich jetzt heutzutage ein Output ausgebe, den ich heute erst erschaffen habe, ist das was anderes, als wenn ich einen Output ausgebe von, keine Ahnung, 2016. Und genau, das ist eben, dadurch, dass das auch so ein Nischenfeld ist, irgendwie habe ich so das Gefühl, da ist noch nicht die Brainpower dahinter von der Monero-Community, die es eigentlich bräuchte, um da eine langfristig stabile Lösung zu finden. Ja, weil ich habe so das Gefühl, das ist gerade so ein bisschen wie der Proof of Work. Damals, als die ASICs angegriffen haben, man tweakt das immer so ein bisschen und dann kommen doch neue Heuristiken oder Angriffsvektoren oder sonst irgendwas raus. Und da muss man es praktisch wieder verändern. Und das ist halt eigentlich auch so eine Sache, man möchte das ja im Idealfall nicht mehr anfassen. Ja, du machst es einmal und dann hast du den Algorithmus für immer. Ich glaube, also wahrscheinlich wird auch genau jetzt da von mehreren und vielen Leuten drauf geguckt, weil es eben diesen ersten Bug gab. Ne? Und dann ist es ja meistens so, dass wenn dann mehr Leute draufschauen, wird auch wieder mehr gefunden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da noch einiges nachkommen wird. Ja, also diese wissenschaftliche Arbeit, das klingt unglaublich spannend. Ich hoffe, du bleibst dran, Alex, weil ich würde das verschlingen. Also ich würde es wirklich gern lesen. Ich musste auch direkt an dich denken, als sie das erzählt hat. Okay, mega cool. Was gab es denn sonst noch so für Updates? Bei der Original-Wallet halt das CLI und GUI-Upgrade auf die aktuelle Version 0.17.2.3. Dann bei Cake-Wallet gab es ein Update auf die Version 4.2.5. Ein großes Update, das möchte ich kurz hervorheben. Cake-Wallet unterstützt jetzt Batched-Transaktionen. Das heißt, ihr könnt mehrere Empfangadressen bei einer Transaktion auswählen. Früher war das so, du konntest praktisch für eine Transaktion nur ein Ziel auswählen und jetzt kannst du, glaube ich, bis zu den möglichen 16 Zielen hinzufügen für eine Transaktion und das spart natürlich Transaktionskosten. Ja, ihr macht statt, was weiß ich, 16 Transaktionen, macht ihr eine und ich finde es eine ganz, ganz tolle Sache, dass Cake Wallet das endlich unterstützt, weil für mich, ja, das war ja nicht mal ein Feature von der GUI für eine lange Zeit und da musstest du dir echt die Kommandozeile aneignen, um praktisch eine Transaktion zu batchen. Und für mich, ja, ich habe schon den einen oder anderen Vortrag gehalten über Monero und dann ist es eigentlich immer so, ja, ich will euch gerne Monero schicken und dann ging das halt für eine lange Zeit nicht oder ich musste einen Laptop dabei haben, um das zu machen. Und auch dann war das so, ja, wie kriege ich eure Adressen überhaupt? Weil, ja, keine Ahnung, kannst nicht so einfach abscannen. Weiß ich zumindest bei der Kommandozeile nicht, wie man da QR-Codes mit der Webcam abscannt und keine Ahnung, das ist einfach so Lebenskomfort für mich und ich finde es echt super, dass Cake Wallet das Feature jetzt eingebaut hat. Nutzt du Cake Wallet als Main Wallet auf deinem Mobilgerät? Ja, also Cake Wallet und Monerujo und aber ja, eigentlich hauptsächlich Cake Wallet. Okay. Ja, also bei Monerujo gab es auch ein kleines Update, aber da ist es wirklich nur ein kleines Update. Da wurde primär eigentlich nur die aktuelle Monero-Version, also die 0.17.2.3 als Core auch jetzt umgesetzt. Aber wir hatten ja bei der letzten Sendung drüber gesprochen, dass Monerujo jetzt auch quasi eine Offline-Signing-App entwickelt. Und das Projekt hat jetzt einen Namen bekommen und zwar wird es Sidekick heißen. Und da kommen wir dann auch gleich bei den, können wir auch jetzt machen. Also bei, das ist jetzt gerade im Community Crowdfunding System in der Diskussion. Und ja, also ich gehe mal davon aus, dass dieses Feature auch gewünscht wird und dass es da zur Umsetzung und erst zur Finanzierung und dann auch zur Umsetzung kommen wird. Ja. Und dann hat doch Monerujo noch was Neues gestartet, dass sie praktisch so ein eigenes CCS haben, ne? Das habe ich mir jetzt noch nicht genau angeschaut, aber ich habe das in der Telegram-Gruppe mitverfolgt, dass man da jetzt irgendwie wie so Feature freischalten kann als Community, wenn du halt die Ziele fandest. Und das habe ich nicht mitbekommen, aber das klingt auf jeden Fall auch interessant. Ja, und bei Featherwallet gab es kein Update. Zu Havenor, Logo hatten die schon seit einiger Zeit, ne? Okay, ist mir jetzt nur so aufgefallen, als ich heute nach Updates geguckt habe. Also da wird auch immer noch weiterentwickelt. Also da passiert recht viel. Allein, ich glaube, gestern waren es irgendwie 5 Commits im GitHub. Aber es gibt jetzt noch keine Veröffentlichung. Also weder Alpha noch Beta noch sonst irgendwas. Und Krisha, du hattest doch erzählt, dass von Monero JavaScript auch eine neue Version rausgekommen ist, oder? Ja, richtig. Die updatet quasi dann auch auf die neue Version von Monero selbst. Vielleicht noch ganz kurz, weil wir es gerade so ein bisschen übersprungen haben. Bei BISC gab es auch ein neues Update. Da ist jetzt die Version 1.7.3 aktuell. Release Notes werden wir auch da wieder verlinken. Ja, dann wären wir beim Community Crowdfunding System, dem CCS von Monero. Und da hatte ich jetzt heute mal geguckt, was da aktuell in der Diskussion ist. Und abgesehen von dem gerade erwähnten Sidekick-Projekt von Monerujo ist da auch der Monero Observer in der Verlängerung. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen, bin drüber gestolpert. Ehrlich gesagt habe ich den gar nicht im Abo, aber ich habe es mir heute halt nochmal angesehen und was der jetzt auch drin hat, ist der Monero Observer Blitz und das sind quasi wirklich nur stichpunktartig die Top News des vergangenen Monats. Ich werde das auch in den Show Notes verlinken. Ich weiß nicht, ihr beiden könnt ja mal draufklicken. Ich finde das ziemlich gut. Also das ist ja schon eine hervorragende Sendungsvorbereitung für uns. Ja, macht sich praktisch die Show von selbst. Ja, also finde ich wirklich gut. Das sind jetzt hier, weiß ich nicht, 20, 30 Punkte, würde ich mal schätzen. Eher 30 als 20. Und ja, das sind halt alles, was der Autor für wichtig hält, einmal aufgelistet und dann nochmal die herausragenden Themen auch nochmal in Fett. Und ja, ist auf jeden Fall, also wenn man nicht viel Zeit hat, aber trotzdem so halbwegs auf dem Laufenden bleiben möchte, ist das, glaube ich, eine ziemlich gute Anlaufstelle. Was natürlich so ein bisschen fehlt, sind die Links, dann, wenn man sich für ein Thema dann doch weiter interessiert und da in die Tiefe gehen möchte. Aber jeder von uns sollte ja mit Websuchmaschinen auch klarkommen. Jo. So, dann nicht mehr in der Diskussion, sondern aktuell in der Finanzierung ist einmal die 6 Monate Vollzeitarbeit von Douglas Tubman. Der ist schon gefundet. Genau, die sind voll finanziert. Und der nächste Punkt, der im Moment in der Finanzierung ist, der ist ebenfalls bereits voll finanziert. Und zwar ist das ein XMR Sale Payment Processor, der entwickelt werden soll. Da habe ich mich jetzt nicht tiefer eingelesen, aber Payment Processor, also das wird ja irgendwas für Merchants sein, gehe ich von aus. Ja, aber ich kann dir da auch nicht sagen, was das ist. Also da es ja bereits voll finanziert wird, wird es ja auch in die Umsetzung gehen. Und da werden wir es ja wahrscheinlich aktiver begleiten und dann auch eben sehen, was da die Milestones sein werden und was bis wann umgesetzt wird oder mindestens mal umgesetzt werden soll. Ja, ich habe, ich greife das kurz vorweg, ich habe den Podcast Monero Talk mit Sergei Tschernik gesehen, die neueste Folge, da reden wir nachher auch nochmal drüber. Der hat aber was ganz Interessantes gesagt, und zwar, was bei Monero aktuell überhaupt kein Problem ist, ist Funding. Irgendwie alle Sachen, die ins CCS aufgenommen werden und die Hand und Fuß haben, werden innerhalb von kürzester Zeit von der Community dezentral gefundet. Und das ist eigentlich ziemlich krass, ja, wenn man sich das so vorstellt, weil Funding ist für viele Krypto-Projekte natürlich das erste Problem, weil wenn wir da Zeit reinstecken als Individuum, dann will ich ja da auch was rausbekommen oder ich muss ja von irgendwas leben. Und wenn man kein Bitcoin-Millionär ist, dann möchte man halt für seine Arbeit bezahlt werden und dann braucht es dafür einen Weg. Und dass es bei Monero diesen Weg gibt, ja, auch wenn es da vielleicht den ein oder anderen Makel vielleicht an der konkreten Implementierung gibt und dass da die Spenderbereitschaft der Community so hoch ist, das darf man nicht selbstverständlich nehmen. Das ist ziemlich cool und vielleicht auch für Leute, die jetzt hier zuhören und die Bock darauf haben, etwas mit Monero zu machen, denkt vielleicht drüber nach, ein Proposal zu schreiben beim CCS. Ich meine, Worst Case ist, ihr werdet abgelehnt und Best Case ist, ihr könnt vielleicht für Monero arbeiten, ja, und von der Community finanziert werden. Und also wenn du das jetzt schon ansprichst, genau so sehe ich das auch. Es geht ja wirklich fast alles durch, was Hand und Fuß hat. Und selbst so schwachsinnige Sachen wie, lass uns mal einen Tesla kaufen, damit der uns als Zahlungsmittel akzeptiert, geht ja durch. Aber auch die Summen selber, ne? Also wenn ich mir das jetzt nur mal so angucke, hier bei Douglas, das ist jetzt ein Funding für 6 Monate Vollzeitarbeit über, ich sag mal, knapp 55.000 Euro aktuell. Also das sind ja auch schon echt Sümmchen. Dafür lohnt es sich doch, mal so ein Proposal aufzumachen, wenn man was zu bieten hat. Vor allem, wenn du dann noch darauf spekulierst, dass der Preis von Monero langfristig steigt, ne? Ja gut. Also ich sag mal, wenn du wirklich davon lebst, dann hältst es ja nicht, sondern dann musst du es halt ausgeben für Everyday Life. Aber klar, das, was du dir davon absparen kannst, das kann natürlich auch noch im Wert steigen. Die einzige Sache, die da vielleicht eine Hürde sein könnte, ist dann die Frage, okay, wie setze ich das steuerlich ab? Ja, weil das ist ja zum Beispiel in den USA ein Problem, hatten wir ja auch schon in der vergangenen Folge darüber geredet, dass es dann halt so ist, okay, du bist selbst self-employed, also Selbstständiger und bekommst dann gewisse staatliche Benefits nicht. Ja. Ja. So, dann, was vor längerer Zeit schon voll gefundet wurde, ist, na, kommt ihr drauf? Till, ich hör dein Grinsen durchs Mikrofon. Also morgen vor einem Jahr, am 16.09.2020, wurde TippXMR in das CCS eingestellt. Ja, unglaublich, dass das jetzt ein Jahr her ist, Grisha. Ja, ich weiß, dass es ein Jahr her ist. Und in dem Jahr ist aber auch echt viel passiert. Also TippXMR gibt es noch. TippXMR wird entwickelt. Langsam, aber sicher. Mit viel höherer Qualität als damals. Ja, wir haben irgendwie die Requirements, das ist so, wir haben keinen Projektmanager bei uns im Team gehabt und deswegen sind die Requirements unklar gewesen und wir brauchen länger als geplant. Oder hättest du vor einem Jahr gedacht, dass wir jetzt immer noch kein MVP haben? Nope. Also ich dachte, wir sind in einer Woche fertig damals. Ja. Ja. Seid ihr denn aber jetzt noch zu dritt oder ist da noch jemand zugekommen? Oder? Wir sind nach wie vor zu dritt. Genau. Und was eigentlich ganz lustig ist, letztes Jahr um die Zeit, eine Motivation, warum wir TippXMR gestartet haben ist und warum ich da mitgemacht habe, war, mich hat das genervt, dass ich auf meinem YouTube-Kanal kein Geld verdienen konnte und weil ich unter 1000 Subscribern war. Und jetzt habe ich die 1000 Subscriber geknackt. Und damit ist, das hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich eher die 1000 Subscriber erreiche, als das TippXMR fertig ist. Aber es kommt und wie Grisha schon gesagt hat, in einer deutlich höheren Qualität, die hoffentlich bei dem ein oder anderen Programmierer ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. So stelle ich mir das zumindest vor, dass wir das am Ende fertig haben und man das auch umschreiben kann und ja, React mit der Monero Wasm Wallet kombinieren. Das gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten, die ich mir da schon überlegt habe. Muss nur jemand programmieren. Ja, also ich finde das Projekt ja auch deswegen sympathisch, weil es halt fernab von irgendwelchen Darknet-Markets und Geldwäsche und sonstigem halt mal wieder so ein schönes, praktisches Ding ist, also wo halt direkt die Konsumenten mit den Produzenten interagieren und halt, ja, Geld austauschen können. Das ist ja auch immer schön, mal so diese nicht-kriminellen Beispiele dann aufzählen zu können. Ja. Gut, dann kommen wir weiter zu den aktuellen Themen. Ganz heiß in der Monero-Community aktuell sind ja die Atomic Swaps, die jetzt auch für Mainnet angeboten werden von den unterschiedlichsten Leuten. Ich denke am prominentesten Seth Simmons, der auch auf seiner Webseite da eine Anleitung veröffentlicht hat und wieder, also ich bin ein großer Fan von Seth. Und ja, ich finde es toll, dass er da den ersten Atomic Swap Payment Provider für Monero stellt und dass das so jetzt wie Pilze praktisch aus dem Boden sprießt. Genau, also ich hatte ehrlich gesagt es über den Monat nicht verfolgt, aber halt gerade mal überflogen. Also aktuell ist es ja so, man braucht quasi diese Software, diese ASB-Software. Also wir sprechen jetzt über die Atomic Swap-Lösung von diesem Commit-Team. Ne? Ist das der Entwickler, den du gerade meintest? Genau, das ist das. Okay. Und da bräuchte man jetzt also quasi diese ASB-Software. Jetzt, was mir nicht klar ist, brauche ich die zusätzlich zu der Monero-Wallet oder ist da eine Monero-Wallet enthalten? Weißt du das? Also ich habe das ja mal auf dem Testnet ausprobiert und ich meine, ich hatte schon eine Monero Wallet laufen, aber ich habe auch praktisch mit BTC angefangen und bin dann am Ende mit XMR rausgekommen. Und da war das eben so, also dieses ASB oder ABS, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es heißt, ist ja sozusagen das Backend, was den, ja genau, ASB ist Automated Swap Backend. So, das ist die Abkürzung dafür. Und das braucht ihr praktisch, um ein Market Maker zu sein. Und wenn ihr dann diese Software laufen lasst und da irgendwie Werbung für macht, dass halt Leute darauf aufmerksam werden, dass ihr das anbietet, keine Ahnung, in der Telegram-Gruppe oder auf Reddit oder wie auch immer, dann können Leute eben da sozusagen ihre Hand reinlegen in den Automaten, ihre Bitcoin einzahlen und dann passiert eben dieser Atomic Swap durch das durch die Software, die das Automated Swap Backend bereitstellt. Ja, also als Plattform für Handelspartner gibt es ja dann dieses unstoppableswap.net. Also das habe ich so verstanden, da kann man quasi Angebote oder Nachfragen eintragen und dann halt dementsprechende Partner, Partnerinnen finden. Und ein Partner, der seit 10 Tagen dort aktiv ist, bietet sogar Swaps an bis zu 0,1 BTC. Das ist so das Höchste, was ich bisher gesehen habe und entspricht aktuell bei dem Kurs bei dem Swap 16,79 Monero. Ja, die Kurse sind, glaube ich, nicht die allerbesten, wenn man das vergleicht, was man so auf zentralisierten Exchanges bekommt. Aber ich denke, das wird noch. Ich meine, die waren ja auch im Moment noch davor, überhaupt da mit größeren Summen zu hantieren, weil das halt alles noch very early und erstmal nur testen und schauen und gucken und die Kinderkrankheiten rauskriegen. Also auch da dann von uns nochmal die Empfehlung, nicht direkt all in zu gehen. Absolut. Vor allen Dingen habe ich schon einige Bugs gesehen, wo Leute ihr XMR nicht erhalten hatten. Okay. Und zusätzlich dazu wird ja dann noch der Farcaster, also diese Implementation kommen, ne? Das ist auch noch nicht, oder das ist noch nicht fertig, oder? Das war diese zweite Lösung für Atomic Swaps, ne? Genau, das von Joel Gugger. Ja, also gelesen habe ich davon auf Reddit jetzt noch nichts. Ich habe aber auch nicht das Git-Repository nachgeguckt, ob da irgendwie noch Action stattfindet, wie es aktuell aussieht. Ob es da Releases gibt, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, wenn es da Releases gegeben hätte, wäre es ja wahrscheinlich auch auf Reddit aufgeploppt. Und bei diesem unstoppableswap.net kann man BTC für XMR tauschen, ne? Genau. Also es geht nicht andersrum, dass man... Nicht andersrum, nein. Ja, ja, das ist interessant, weil... Generell bei diesen Atomic Swaps, ich bin da sehr zögerlich, dass ich die tatsächlich verwenden will, weil ich mir halt denke, okay, dann tausche ich meine Precious XMR gegen irgendwelche Bitcoin, die mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit oder zumindest mit einer Wahrscheinlichkeit, die größer null ist, tainted sind. Und diese Wahrscheinlichkeit habe ich ja bei Börsen nicht. Also wenn du KYC'd an der Börse wie Kraken jetzt zum Beispiel Monero kaufst, dann sind die ja per Definition clean und Bitcoin kaufst, meine ich. Und das ist eben bei den Atomic Swaps nicht so. Und ich frage mich dann halt auch, ja, der Anreiz ist ja da für vielleicht Darknet-Market-Händler oder so, die eben auf schmutzigen Bitcoin sitzen, die irgendwie loswerden wollen, dass sie dann halt so Atomic Swaps für XMR machen und dann, keine Ahnung, XMR bei Kraken auszahlen oder so. Jo. Gut, dann nächstes Thema, dieses Privacy OS, das hatten wir hier auch schon mal angesprochen, das Onyx-System. Das ist ja so ein Linux-basiertes Betriebssystem, ja, was sich halt mehr um Privatsphäre kümmert. Das ist jetzt in der Version 16 erschienen und da ist jetzt auch die aktuelle XMR-Version schon enthalten, also die, über die wir gerade gesprochen haben, die 0.17.2.3. Ja, super geil. Also, dass Hunix hier auf den Zug aufspringt und einfach die Privacy-Philosophie konsequent durchzieht, finde ich sehr lobenswert. Da könnte sich Tails vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden. Auch, dass sie so aktuell dabei sind, ne? Also ist echt nett. Hunix, klärt mich mal auf, was ist das? Also so wie ich Hunix abgespeichert habe, kannst du dir praktisch da VMs laufen lassen und bist in der VM relativ, also in der Virtual Machine relativ anonym, weil du zwei Virtual Machines sozusagen hast. Und genau wie es funktioniert, weiß ich jetzt nicht, aber die splitten halt, keine Ahnung, Traffic oder so und dadurch gewinnst du Privatsphäre und generell. Ja. Du hast zwei virtuelle Maschinen. Das eine ist halt wirklich das reine Netzwerk-Gateway. Das macht nichts anderes. Und die andere Maschine ist die Workstation. Und die verbindet sich mit dem Netzwerk-Gateway. Und das ist halt ja, separat gehalten bei Unix. Und im Gegensatz zu Tails, wo halt alles in einer Distribution läuft. Mhm. Und ist das auch über das Tor-Netzwerk? Ja. Okay. Aber Hunix kann man doch zum Beispiel nicht jetzt auf dem Stick machen, oder? Also es ist ja keine richtige Konkurrenz zu Tails, oder? Ich weiß nicht, ob es das auch als Portable gibt, das kann ich dir nicht sagen. Würde ich aber vermuten. Aber wie funktioniert das denn dann, wenn du musst du dann zwei Computer gleichzeitig booten, oder? Ja, nein, zwei virtuelle Maschinen. Also du musst, also in deinem BIOS musst du natürlich das die Virtualisierung Hyper-V einschalten, genau. Und mit der Virtualisierung kannst du dann eben zwei virtuelle Maschinen laufen lassen, die eine als Gateway, die andere als Workstation, und du arbeitest dann quasi die ganze Zeit nur in der Workstation und das Gateway läuft im Hintergrund in einer anderen getrennten, separaten Maschine. Ja, das ist interessant. Was Alex meinte, war aber, du kannst es niemals nativ booten, oder? Du brauchst immer einen Host-Betriebssystem, in dem du die Virtualisierung laufen lassen kannst. Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es das auch als Portable-Betriebssystem gibt. Das würde ja gehen, ich sag mal, wenn jetzt irgendwie ein ganz, ganz schlankes Betriebssystem nichts anderes macht, als den Virt-Manager, also KVM, zu starten und da dann die beiden Maschinen laufen zu lassen. Das wäre ja denkbar als USB-Stick-Lösung. Ja. Ja, cool. Jetzt muss nur noch Tails auch noch die Monero Wallet mit reinnehmen. Wünschenswert wäre es. Ja, und dann kriegen wir wieder gute Nachrichten aus dem Hause CipherTrace. Und zwar wurden die jetzt von Mastercard gekauft. Juhu. Und warum, Alex? Also ich könnte mir vorstellen, dass Mastercard sich halt eine Marktanalyse gemacht hat und festgestellt hat, hey, wenn diese Kryptowährungen wirklich die Zukunft sind, dann geht uns hier der Markt weg. Wie positionieren wir uns da? Und vielleicht ist diese Fähigkeit der Chain-Analyse ganz praktisch. Vielleicht internalisieren sie CipherTrace praktisch, um ihr eigenes Produkt zu launchen und da praktisch compliant zu sein und da die Fähigkeiten dazu zu haben. Also ich könnte mir mehrere Gründe vorstellen. Aber guck mal, wenn, genau, jetzt wo du das gerade sagst, also CipherTrace war doch bis jetzt echt auch immer die Anlaufstelle für alle möglichen, für alle möglichen Handelsbörsen. Wenn die compliant sein wollten zu US-Recht, dann mussten die sich doch immer, also quasi mit CipherTrace zusammenschließen, richtig? Genau, die müssen ein Risikoprofil für die Outputs haben, die sie annehmen. Und bei einem bestimmten Threshold müssen sie eben, keine Ahnung, die Behörden alarmieren. Also ganz genau kenne ich mich auch nicht aus, aber so ungefähr wird der Mechanismus sein. Aber wenn doch jetzt Mastercard quasi in dasselbe Geschäft einsteigen will, dann können die doch ganz bewusst die Hürden für Wettbewerber höher halten. Ja, ja, natürlich. Schön. Das ist ja super. Ja, das ist ein weiterer Schritt in dem Trend zur weiteren Überwachung und zur De-Anonymisierung von allen Kryptowährungen, dass du eben wirklich für alles ein Risikoprofil hast und das auch bei jeder Transaktion relevant sein wird. Und das, ja, macht Krypto ja auch irgendwie Mainstream, dass Mastercard als einer der größten Zahlungsanbieter der Welt CipherTrace kauft, ja, ein krypto-fokussiertes Unternehmen. Also auf der einen Seite vielleicht so ein Ritterschlag, auf der anderen Seite ein dunkles Omen. Ja, also ich glaube halt, Mastercard will auf jeden Fall da mitmischen, und weil Mastercard so ein Unternehmen ist, das sowieso immer recht viel compliant ist, ja, also die machen ja auch alles mit, was man denen sagt. Was sagen die bestimmt, ja, wir bieten Krypto an, aber nur safe, legale Bitcoin hier, nichts Kriminelle, keine Geldwäsche mit uns. Ja, dunkle Aussichten. Zum Glück können wir da müssen wir das nicht mitmachen, ne? Schumm. Ja, und dann eben auch noch mal, also manchmal muss man dann ja doch noch mal in Legacy-Coins wie Bitcoin oder Euro wechseln. Und da möchte ich dann auch noch mal an BISC erinnern, Ich habe da jetzt in letzter Zeit auch mal größere Transaktionen gewagt und auch die sind alle problemlos durchgelaufen und das ist schon echt nett. Und seit man da im Verwendungszweck auch nichts mehr angeben kann, ich finde das irgendwie, ja, weiß ich, sehr sympathisch. Vorher diese kryptischen Hashes, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Bank da mal nervös wurde, aber inzwischen, wenn da gar nichts mehr drin steht, alles gut. Und wie findest du den Aspekt bei BISC, dass du da interagieren musst, um praktisch zu sagen, ja, ich habe die Zahlung bekommen und so weiter? Also, wie gesagt, deswegen bin ich ja anfangs skeptisch gewesen, aber ich habe da jetzt, ich sag mal, irgendwas zwischen 5 und 10 Transaktionen insgesamt gemacht und hatte noch nie irgendwo Probleme, also dass es irgendwie zu lange gedauert hätte oder sonst was. Also ich kann nur von positiven Transaktionen berichten, wo alles geklappt hat. Cool. Ja, ich hatte auch mal BISC ausprobiert und ich fand das ein bisschen nervig irgendwie, dass man dann nochmal was machen muss. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, eigentlich könnte man das auch vielleicht mit einem Notification-Dienst lösen, dass man halt irgendwie eine API anschließt und wenn dann der Server registriert, yo, ich habe jetzt hier was bekommen, dann kriegst du einfach eine Nachricht und kannst vielleicht dann sagen, oder so remote, ohne dich jetzt praktisch bei BISC einzuwählen, dass du das dann halt abschließt so. Ja. Also ich sag mal, BISC hat ein paar Probleme. Das größte Problem ist schon mal, mit Echtzeit ist da überhaupt gar nichts. Ne? Also eine Transaktion, die dauert immer ein paar Tage. Also gerade wenn du in Euro überweisen willst. Ne? Du kannst natürlich auch Echtzeitüberweisung als Zahlungsmittel auswählen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil dann ja auch die Transaktionskosten bei der Bank wieder höher sind und so weiter. Sondern das nehme ich halt wirklich nur, also anfangs habe ich es wirklich nur zum Rumspielen genommen. Und wenn ich jetzt mal eine Transaktion gemacht habe, dann war das was ich wusste, dass ich es dann und dann brauche. Ja? Also da muss man schon so ein bisschen Reserve mit einrechnen. Dann der zweite Nachteil ist, du bist nur dann handelsfähig, wenn auch dein Rechner läuft und der BISC-Client läuft. Also du kannst nicht irgendwie einen Kauf- oder Verkaufauftrag da einsetzen und dann den Client schließen. Das geht so nicht. Also ähnlich wie bei dem Open Bazaar das ist. Ne? Also da waren ja die Artikel auch schon nur dann zur Verfügung, wenn du auch den Client laufen lassen hattest. Und das dritte habe ich jetzt vergessen. Ressourcen ist alles. Ach so, genau. Also, ja, dann habe ich sogar noch 4 Sachen. Das eine ist das niedrige Angebot überhaupt an Handelspartnern. Ja, also das heißt, auf jeder anderen online zentralisierten Börse, da kannst du dir immer sicher sein, dass du da einen Handelspartner zu einem aktuellen Preis findest. Das ist bei BISC nicht der Fall. Also, wenn du da mal 20 Angebote hast, dann hast du schon beinahe eine große Auswahl. Und die Spreads zu den Börsenpreisen sind da teilweise auch relativ hoch, teilweise aber auch negativ. Also da kann man auch Arbitrage-Geschäfte machen, nur halt nicht in Echtzeit. Und was auch noch ein Nachteil ist, aber was natürlich auch der Sicherheit geschuldet ist, du musst bei jeder Transaktion halt einen gewissen Prozentsatz als Sicherheit hinterlegen. Also das heißt, zusätzlich zu den Transaktionsgebühren, die gar nicht so hoch sind bei BISC, also da ist jede zentralisierte Börse meist teurer als BISC, aber du hast halt immer noch mal diese zusätzliche Sicherheit, die du hinterlegen musst und diese Sicherheiten, die werden auch in Bitcoin hinterlegt. Und die sind dann auch für den Zeitraum gelockt und nicht für Transaktionen verfügbar. Also das hat alles noch so ein paar Hasenfüße, aber wenn es jetzt wirklich um Privacy geht und nur um Privacy und nicht um Echtzeitzahlungen und leichtes Handling und so weiter, also wenn es nur um Privacy geht, dann würde ich sagen, geht am BISC kein Weg vorbei, aktuell. Ja, genau, bis Aveno dann kommt. Ja. Gut, dann habe ich noch was gefunden und zwar OVPN, habe ich vorher noch nie gehört, aber das ist ein VPN-Dienst, der auch Monero als Zahlungsmittel akzeptiert und der bietet VPN-Clients für Windows, für Linux, für Android und für iOS, also eigentlich für alle gängigen Systeme. macOS sehe ich da nicht, war aber in dem Artikel auch mit drin, habe ich glaube ich nur in den Shownotes vergessen. Und was man auch machen kann, also wenn man sich jetzt keine App von OVPN installieren kann, dann kann man es auch über OpenVPN oder WireGuard-Clients nutzen. Und ja, da man da auch mit Monero bezahlen kann, dachte ich, packen wir es mal mit in die Sendung. Cool. Da, also der Link geht ja zu einem Vergleich von VPN-Anbietern, ne? Genau. Und ich weiß jetzt nicht, der wievielte es war, aber wenn man da mal sucht, OVBN. Genau, hier habe ich es. OVPN, guck noch mal eben. Ja, genau, macOS wird auch unterstützt. Ja. Punkt. Gut. Und dann kommen wir vielleicht zum heißesten Thema dieser Sendung, und zwar P2Pool. Das ist vielleicht ein Stichwort, was man in den letzten Wochen gehört hat, denn es gibt jetzt ein neues Protokoll, was an Monero sozusagen andockt und Pool Mining dezentralisiert. Grisha wollte es vor der Sendung ans Laufen bringen. Ja. Genau. Ich habe vorhin versucht, das zum Laufen zu kriegen, aber ich konnte es mit meiner eigenen Node nicht zum Laufen kriegen. Das liegt aber an der Konfiguration meiner Node. Da war die RPC-Schnittstelle nicht verfügbar. Ich habe es jetzt zum Laufen bekommen mit einer Remote-Node aus dem Internet. Ich kann aber irgendwie mein XM-Rig nicht damit verbinden. Das sagt immer Connection Reset by Peer oder sowas. Ja, also, was ist Peer-to-Pool überhaupt? Ja, das ist, glaube ich, hier die zentrale Frage. Und zwar, ihr kennt ja alle Pool-Mining. Da gibt es einen Pool-Betreiber, der sagt so, hey, mein Pool hat die und die Kondition, ihr könnt hier meinen. Und wenn jemand hier einen Block findet, dann kriegen alle anteilmäßig ihrer erbrachten Arbeit einen Anteil von mir ausgeschüttet. Was könnte da schiefgehen? Zum Beispiel, dass die Gebühren viel zu hoch sind. Oder dass der Poolbetreiber sagt so, ihr meint zwar bei mir auf meinem Pool, aber ich zahle euch einfach nicht aus. Deswegen gibt es jetzt Peer-to-Pool, ein dezentrales Protokoll für das Pool-Mining. Und hier gibt es nicht sowas wie einen Pool-Admin. Aber wie wird das denn dann gelöst, Grisha? Gute Frage, Alex. Peer-to-Pool nutzt eine separate Blockchain, um mit Monero Mining zu betreiben. Und deswegen gibt es auch eine Peer-to-Pool-Node, die du als Miner nicht unbedingt laufen lassen musst, aber halt vor allem, wenn du eine Node betreiben möchtest in diesem Netzwerk, setzt du die Node auf und die synchronisiert sich erstmal mit anderen Nodes und muss auch eine Verbindung haben zu einem Monero-Daemon. Und dann müsstest du eigentlich nur noch deine Mining-Software an Peer-to-Pool, an irgendeine Peer-to-Pool-Instanz richten. Aber natürlich ist am besten, du setzt sie selbst auf, weil die Adresse, an die gemeint wird, die gibst du in der Peer-to-Pool-Node an. Das heißt, alle, die sich damit connecten, mit ihrer Mining-Software, meinen dann für den, der diese Node aufgesetzt hat. Also es ist wahrscheinlich eher so, dass du den Pool selbst aufsetzen musst, wenn du selbst meinen möchtest, ja. Also es macht keinen Sinn, wie jetzt mein Peer-to-Pool zu nutzen. Was sind noch die Vorteile davon, ja? 0% Fees, keine Auszahlungsgebühren und der Minimal Payout liegt bei 0,0004 XMR. Also was ich auch noch betonen will, ist, wenn du deine Mining Power zu einem zentralisierten Poolbetreiber gibst, dann bestimmt ja auch der Poolbetreiber sozusagen über die Hashrate. Und das ist bei P2Pool halt besser. Also eigentlich ist es ja in jeder Hinsicht superior gegenüber einem zentralisierten Pool, weil, wie du gesagt hast, Grisha, du hast weniger Gebühren. Das heißt, du hast eigentlich einen ökonomischen Anreiz. Du hast dieses minimierte Risiko, dass du halt ausschließen kannst, dass der Betreiber dich über den Tisch zieht. Und du hast eben noch diese zusätzliche Souveränität, weil du selber die Software bestimmst, die meint und die eben den Pool betreibt. Und also ich finde es echt klasse all around. Einfach ein Upgrade ohne jetzt mir ersichtliche Nachteile. Ja, also absolut. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass du im Vergleich zu Solo-Mining, was auch komplett dezentral ist und ohne irgendeinen Pool-Owner ist, bis du da mal einen Block findest, kann es halt dauern, ne? Das kann Jahre dauern, bis du da einen Block findest. Und bei Peer-to-Pool hast du halt Payouts nach dem typischen PPLNS Algorithmus, nenne ich es jetzt mal, oder Schema, wo eine bestimmte Anzahl an oder eine bestimmte Zeitspanne genommen wird, sagen wir mal 120 Minuten. Und immer wenn ein Block gefunden wird, schaut man in die letzten 120 Minuten, wie viele Hashes kamen von wem an. Und dann wird anteilmäßig von deinen Hashes, die du dazu beigetragen hast, oder Shares, besser gesagt, zu den Gesamtshares wird ein Anteil berechnet und von dem Payout bekommst du dann auch anteilmäßig die Summe ausgezahlt. Und dieses Prinzip, was seit Jahren bei zentralisierten Pools gang und gäbe ist, gibt es jetzt halt auch in Peer-to-Pool mit allen genannten weiteren Vorteilen. Also für mich ist das eine ziemlich coole Sache. Schade, dass es erst jetzt zum Monero kommt. Aber ich muss es definitiv mal testen. Also das reizt mich jetzt halt schon irgendwie, das zum Laufen zu kriegen. Ja, was ich sehr gut finde, auf dem Git-Repo ist es sehr gut dokumentiert für alle unterschiedlichen Linux-Distributionen und auch für NixOS, was ich ziemlich cool finde, weil NixOS ja eigentlich eher so ein bisschen nischig ist. Und ja, was ich mir auch gerade noch gedacht habe, vielleicht ist das auch so der Comeback fürs Browser-Mining oder für die Monetarisierung über Browser, also die Monetarisierung von Webseiten über Browser-Mining. Weil als Webseiten-Host, ja, kannst du dir überlegen, okay, will ich einen Crypto-Miner sozusagen auf die Webseite machen, dass die Leute, die die Webseite anschauen, über ihren Browser mir Hashes geben? Oder mache ich es nicht? Oder mache ich Werbung oder Sponsoring? Oder was für eine Payment-Route gehe ich? Und bis P2Pool eben existiert hat, war das so, okay, ich kann entweder solo minen mit dem Browser-Mining oder ich kann zu so einem zentralisierten Pool hingehen und vielleicht gibt es dann da auch eine praktische Lösung für Webseiten-Hosts, dass die sozusagen auch ihre Hashes mit P2Pool sharen können und dann eben dieses reguläre, den regulären Payout haben und eben auch trustless. Ich glaube, die Hoffnung kannst du direkt wieder streichen, weil inzwischen alle Browser, sobald die irgendwie erkennen, dass da ein JavaScript losläuft, was Hashes berechnet, dann okay, ist Feierabend. Ja, hätte ich mir eigentlich fast denken können, aber ja, gut, schade. Also ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wirst du es noch irgendwie in der internen Config der Browser wieder aktivieren können, aber das macht natürlich Otto Normal nicht, der deine Seite besucht. Ja, es ist halt auch ein relativ komplexes System, irgendwie einem Noob zu erklären, ja, der, was weiß ich, sich eine Nachrichtenseite durchliest, zu sagen dann so, oh ja, dein Rechner rechnet jetzt hier was und keine Ahnung, du produzierst Hashes und meinst Monero. Das hört sich sehr shady an wahrscheinlich für viele. Ja, ich muss auch sagen, also dass wenn ich im Firefox Task Manager sehe, dass irgendeine Seite da meine Prozessorleistung in den roten Bereich zieht, dann ist das auch oft der letzte Besuch auf der Seite. Ja, ja, Browser sind ja eh schon relativ ressourcenhungrig. Ja. Zu P2Pool gab es eben aber auch noch eine, die hatte ich ja auch vorhin schon erwähnt, Monero-Talk-Folge mit Sergej Czernik. Und ich fand die Folge super. Nicht nur hat er P2Pool erklärt, sondern ich finde, er ist auch sehr basiert, so, weil Doug hat ihn dann gefragt, ja, willst du vielleicht da eine Donation-Adresse in P2Pool selber einbauen, wie das ja zum Beispiel auch Xemrik hat. Und der meinte dann so, nö, brauche ich eigentlich nicht. Und der arbeitet auch für Xemrik und sagt so, ja, ich mache das P2Pool einfach so, ich brauche da auch kein Geld und ich finde, das Funding-Proposal-System reicht komplett aus, so wie es ist. Und das fand ich ja sehr inspirierend irgendwie, dass der so ein produktives Mitglied der Community ist und auf der anderen Seite halt sagt so, ja Leute, ich mach's einfach aus Überzeugung und nicht, weil ich jetzt hier viel Geld haben will und ich mache die Sachen halt, weil sie mir Spaß machen auch. Wobei indirekt bezahlt er sich ja selbst, ne? Also wenn du sagst, der arbeitet für XM-Rig, also das ist ja, du musst ja XM-Rig einsetzen, um das nutzen zu können. Ja, genau. Aber dass er das, dieses zweite Projekt jetzt eben einfach so macht, finde ich schon cool. Ja. Ja, und dann gab es noch eine hochinteressante Folge vom Monero Talk. Und zwar hat der Douglas den Dr. Rolf van Wegberg interviewt. Das ist ein Holländer und der irgendwie Professor für Kriminologie oder so ist. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Auf jeden Fall hat der eben Studien um Darknet Markets angestellt und hat in der Monero Talk Folge davon erzählt und seinen Erkenntnissen oder die Erkenntnisse des Forschungsteams. Und ich fand das einfach sehr spannend, so auch wieder wissenschaftlich aufgearbeitet, die Perspektive sozusagen der Akademie auf Darknet Markets zu sehen. Und der war auch sehr, also der war jetzt kein Monero-Hater oder so, sondern der hat das einfach von der sehr sachlichen Seite beurteilt und angeschaut. Und deswegen, falls ihr die Folge noch nicht gesehen oder gehört habt, tut das auf jeden Fall, weil die sehr spannend war. Ja, also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich bin auch vorhin über den Titel gestolpert und habe es deswegen mal reingeschrieben. Also klingt auf jeden Fall so, als sollte man es mal gesehen haben. Genau, der Titel, das habe ich jetzt nicht erzählt, ist, also der Titel der Folge, On Monero Replacing Bitcoin on Darknet Markets. Also sie reden, das Framing ist, wir sehen aktuell eine Entwicklung bei den Darknet Markets weg von Bitcoin und hin zu Monero only. Ja, und das ist auch ganz interessant, dass es eben Monero only ist und nicht Bitcoin und Monero, sondern dass Bitcoin nach und nach wegfällt, weil, wie der eben erzählt, dass für die Betreiber und Verkäufer auf den Plattformen ein zusätzliches Sicherheitsrisiko eigentlich ist, wenn sie Bitcoin akzeptieren oder akzeptieren müssen, weil viele der Kunden dazu tendiert, in Bitcoin zu bezahlen. Deswegen zwingen sie sozusagen die Käufer in Monero zu bezahlen, um ihre persönliche Sicherheit zu maximieren, was ich, ja, da denkt man irgendwie gar nicht dran, aber es ergibt schon Sinn. Ja, wohl wahr. Kann ich mir auf jeden Fall noch anschauen, ja. So, mit den Hauptthemen werden wir dann durch. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Fällt euch noch was ein? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann bleibt natürlich noch der übliche Hinweis auf die Unterstützung. Also ihr könnt uns als Team unterstützen oder auch individuell. Und die ganzen Monero-Adressen und unsere Open-Alias findet ihr in den Shownotes zu der Sendung. Und die nächste Sendung soll dann nach Plan am zweiten Sonntag im Monat stattfinden. Das wäre dann der 10.10. Und Uhrzeit weiß ich nicht. Was meint ihr? Mittags, abends? To be determined. Genau. Wir werden es auf irgendwelchen Kanälen bekannt geben. Lasst euch überraschen. Ja, ich will noch eine Sache nachtragen zu Open Alias. Und zwar, ich habe mir jetzt in dem vergangenen Monat auch Open Alias bei einer meiner Domains eingerichtet. Und ich bin total begeistert davon, wie einfach das war. Und vielleicht hier nochmal so ein kleiner Call to Action am Ende. Wenn ihr irgendeine Domain habt bei irgendeinem Domain-Anbieter, ja, keine Ahnung, GoDaddy oder Namecheap oder was es eben gibt, könnt ihr euch super einfach Open Alias einrichten. Ja, ihr müsst da eigentlich nur ein TXT-Record setzen und dann eben dieses URI-Format von Monero benutzen, um praktisch dem Domain-Registrar zu sagen, okay, wenn jemand den TXT-Record abfragt, dann paste diese Adresse und man kann dann, keine Ahnung, noch alle möglichen zusätzlichen Sachen machen, dass man einen bestimmten Betrag automatisch pastet und ja, echt eine coole Sache. Also ich habe ja auch, als wir es eingerichtet haben oder einrichten wollten, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, habe ich auch gedacht, oh, das klingt aber alles sehr kompliziert und was man da alles machen muss, aber es ist ja echt super easy, ne? Also Es ist halt nur anbieterabhängig, wie man es umsetzen kann, aber es lohnt sich auf jeden Fall die Umsetzung, weil danach hast du halt eine Monero-Adresse, an die jeder hinspenden kann, die du selber immer auswendig weißt. Also das heißt, es ist kein, was haben wir hier, 256-Bit langes Kauderwelsch, sondern es ist etwas, was aussieht wie eine E-Mail-Adresse. Ja, und es ist eben auch super verbreitet in der Monero-Community. Also ich glaube, fast alle gängigen Wallets unterstützen OpenAlias. Und ja, es ist, wie du gerade gesagt hast, Till, es ist so viel einfacher zu sagen, ja, schick mir einfach an alexanarcho.live oder alexanarcho.crypto und du musst dir keine Adresse merken. Du kannst auch super leicht deinen Kontakt sozusagen teilen und in den Adressbüchern von anderen Leuten dann drinstehen. Das ist echt praktisch. Deswegen, ja, also man macht es ja nur einmal und danach nie wieder. Also es lohnt sich. Ja, also nochmal, gebt in eure Monero-Wallet einfach mal team@moneromumble.de ein und dann drückt ihr auf Senden und wartet, was passiert. Und dann seht ihr, wie einfach es geht. Genau, wie schnell ihr euer Geld los seid. Ja. Okay, dann, also wie gesagt, 10.10. ist die nächste Sendung. Ob mittags oder abends, geben wir dann noch bekannt. Wenn ihr teilhaben wollt an der Sendung, dann könnt ihr das aktiv tun, indem ihr unseren Jitsi-Kanal besucht. Der ist verlinkt in den Shownotes. Ihr könnt es auch passiv tun, indem ihr euch den YouTube-Stream anguckt. Und ihr könnt natürlich auch im Nachhinein das Ganze auf YouTube euch nochmal als Aufzeichnung ansehen oder auch den Podcast abonnieren unter moneromumble.de. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns bis in den Oktober. Macht's gut. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao.